Angesichts schwieriger Zeiten in Europa mit dem Brexit, dem Aufstieg populistischer Parteien und lahmender Wirtschaftskraft ging es Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident François Hollande vor allem darum, Einigkeit zu zeigen. Merkel betonte daher gerne: Ich unterstreiche das, was der französische Präsident François Hollande eben gesagt hat. Das Thema Sicherheit spielt in diesen Tagen und Wochen eine ganz entscheidende Rolle. Sicherheit auf der einen Seite im ökonomischen Bereich, was die Arbeitsplätze anbelangt, aber Sicherheit auch, was die innere und äußere Sicherheit anbelangt. Tatsächlich gibt es aber besonders in einigen Wirtschaftsfragen aktuell auch unterschiedliche Ansichten zwischen Merkel und Hollande. So hat sich der französische Präsident zuletzt gegen das umstrittene Freihandelsabkommen TTIP mit den USA ausgesprochen. Gleichzeitig fordert er, die strikten Wirtschaftskriterien für die Staaten der Eurozone zu lockern, um mehr Spielraum für Investitionen zu schaffen. Beides sieht Kanzlerin Merkel genau gegenteilig.